wir haben ein Grab gegraben für lauter junge Knaben. Ist jeder noch ein Kind? Sie liegen in langen Reihen und auch zu Zweien und Dreien, wie sie gefallen sind. Sie haben so brav gestritten, den bitteren Tod erlitten, getrunken, als wäre er Wein. Sie liefen mit Gesange, es war ihnen gar nicht bange, weit in den Feind hinein. Sie trieben ihn über die Eiser der Blütenlorbeerreiser, rings auf dem flandrischen Feld. Und noch im Taumel des Falles klang Deutschland über alles, über alles in der Welt. Und nicht eine Handvoll Erden soll ihnen nun davon werden. Sie liegen in fremdem Land. Das macht ihnen wenig Kummer, weil jeder im tiefen Schlummer nun ewige Heimat fand.